WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, das Wochenende ist vorbei. Wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hatte am Wochenende eine Halsentzündung, passend zum Wochenende, aber jetzt geht es wieder. Es klingt wieder ganz normal, glaube ich. Ja, wir beginnen wie immer am Montag mit einer freien Themenrunde 0800 220 5050. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute ist die Celia, 17. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Celia. Celia. Celia, entschuldige. Mann. Kein Problem. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich möchte mit dir über meine Krankheit reden. Mhm. Ich weiß gar nicht eigentlich, ob du diese Krankheit kennst. Also ich leide an Mukoviszidose. Ja, ich kenne diese Erkrankung, schon einige Anrufer hier auch gehabt und auch schon Leute kennengelernt. Okay. Erklär du sie vielleicht mit deinen eigenen Worten mal für die Leute, die jetzt nicht sofort eine Erinnerung haben, was das ist. Mhm. Ja, also Mukoviszidose, das bedeutet einfach chronisches Schleim und das sagt eigentlich schon so den Großteil aus. Mhm. Also der Körper, der bildet halt zu viel Zehenschleim, der sich dann schon so besonders auf die Bronchien und Lunge festsetzt, mhm. aber eigentlich auf allen Organen. Also bei mir ist zum Beispiel auch die Leber und der Darm stark geschädigt. Mhm. Und ja, also diese Krankheit, die ist erblich bedingt mhm. und ist somit auch nicht ansteckend und ja, leider nicht heilbar. Also noch nicht. Ja. Vielleicht kommt ja noch was. Ja, das wollen wir hoffen. Erblich bedingt heißt, du hast diese Erkrankung schon seit Kindesbeinen, also seit Geburt? Ja, genau. Also es wurde bei mir, ich glaube, nach einer Woche festgestellt. Mhm. Aber da waren halt die Symptome nicht so schlimm wie heute. Also zum Beispiel die Atemprobleme, mhm. die halt immer so mit der Zeit immer schlimmer werden. Mhm. Und ja, also so richtig schlecht ging mir eigentlich so ab 12, wo ich 12 war, ab da ging es eigentlich so ja, wenn du sagst, noch bergab. Und wenn du sagst richtig schlecht, was bedeutete das damals? Es ging ja, mir also richtig schlecht. Das ist schon so, dass die Ärzte sehr oft zu meinen Eltern gesagt haben, dass ich die Nacht nicht überstehen werde, dass meine Lungenfunktion bei 17% war. Und mhm. Nun ja, also, haben die das damals schon gesagt, als du 12 warst. Nun bist du heute 17, bereits 17. Fast 18. Fast 18. Hat sich die Krankheit im Laufe der letzten Jahre noch weiter verschlimmert? Ja, also mit 12 ging mir so schlecht, aber meine Lungenfunktion ist dann wieder auf 45 hochgegangen und die Lunge blieb halt so auch stabil. Mhm. Ein paar Jahre, wo es dann halt, aber immer wieder musste ich halt ins Krankenhaus. Was machen die im Krankenhaus dann mit dir? Ja, also das, was ich halt auch zu Hause mache eigentlich, inhalieren, aber ich bekomme dann auch im Krankenhaus intravenös Antibiotikum mhm, mh. Und ja, sehr viele Medikamente muss ich einnehmen und mhm. im Bett liegen. Also ich bin auch seit ja eineinhalb Jahre sind es jetzt, dass ich an einem Sauerstoffgerät hänge. Ja, und jetzt im Moment auch? Ja, das ist immer. Also ja, das heißt, du hast so kleine Schläuche in der Nase. Mhm. Und bekommst dadurch dann eine intensive Portion Sauerstoff? Ja, also das ist zum Beispiel jetzt Leber, Darm, Bauchspeicheldrüse sind bei mir alle so geschädigt, eben wegen Sauerstoffmangel. Mhm. Und deshalb haben sie sich dazu entschieden. Und ja, das ist 24 Stunden. Wenn du so sehr angeschlagen bist von dieser Erkrankung. Das heißt ja, dass du nun kein normales Leben einer 17-Jährigen führen kannst. Ja, aber man gewöhnt sich. Ja, also, zur Schule kannst du auch nicht gehen. Also, ich hätte eigentlich dieses Jahr mein Abitur schreiben können. Ich habe auch hier zum Beispiel hier im Krankenhaus mein Abitur gelernt und immer für die Zukunft geplant, aber... Du hast gerade gesagt, hier im Krankenhaus, rufst du aus dem Krankenhaus an? Ja, genau. Ach so, naja. Normal stationär. Ja. Also Schule ist kompliziert, kann nicht so normal verlaufen. Wenn du denn dann zu Hause bist, kannst du denn mal raus auch gehen, mal in ein Café gehen oder ins Kino? Ja, das geht schon. Also ich war jetzt dieses Wochenende schon im Kino, also das geht auch hier. Musst du dann dein Sauerstoffgerät mitnehmen? Ja, es gibt so zum Mitnehmen, so wie ein Rucksack, was man halt mitnimmt. Ja. Hast du Freunde? Ja, ich habe Freunde. Das ist schön zu hören, denn viele Menschen wenden sich ja wiederum von Menschen ab, die sehr krank sind oder wo etwas Schwieriges in dem Leben stattfindet. Mhm. Nun ist das eine sehr ernste Erkrankung und du sagst, dass es mit 12 schon so schlecht ging, dass man Angst um dich hatte. Das heißt, du bist auch ständig mit dem Gedanken konfrontiert, vielleicht zu sterben. Ja, also so richtig mich so intensiv damit beschäftigt habe ich erst vor einem Jahr. Und ja, wo ich zum Beispiel 12 war, da hatte ich echt so richtig große Angst zu sterben. Und ich hatte zum Beispiel immer Angst, dass wenn ich sterbe, dann irgendwie wiedergeboren werde mit der Krankheit oder so. Deshalb wollte ich irgendwie... Nicht, dass es ein zweites Leben gibt, aber heute weiß ich nicht. Ich habe mich halt wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, jetzt seit einem Jahr. Ich habe sehr viele Bücher gelesen und auch zum Beispiel dein Hörbuch Interview mit dem Tod fand ich auch gut, aber ja, das hat schon so seinen ganzen Schrecken für mich verloren eigentlich. Also so richtig Angst vor dem Tod habe ich eigentlich gar nicht. Kann man denn etwas über die Lebenserwartung sagen? Eigentlich nicht. Also mit 12 hat man mir gesagt, ich werde wahrscheinlich ein paar Tage noch leben und ich lebe bis heute. Also meine Lungenfunktion war 3 Jahre, glaube ich, bei 45% und das blieb auch stabil und jetzt mittlerweile geht es schlechter und vielleicht geht es wieder besser, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Also es kann eigentlich keiner vorhersagen. Also es kann sein und das wünschen wir dir von Herzen, dass du noch viele Jahre leben wirst und dass es gut geht. Dennoch finde ich es auch völlig richtig, dass du dir Gedanken darüber machst, über den Tod. Und Ja, also das ist jetzt zum Beispiel keineswegs so, dass ich wenn ich sage, ich habe keine Angst zu sterben, das ist halt nicht, dass es nicht bedeutet, dass ich mein Leben nicht genieße oder mein Leben will. Aber nee, so hab ich's auch keineswegs verstanden. Ja, okay. Du hast gesagt, du hast die Angst vor dem Tod verloren. Wie stellst du dir denn Tod vor? Also ich glaube, wenn ich dir das jetzt erzähle, dann lachst du mich aus. Nein, ich verspreche dir, ich lache dich nicht aus. Erzähl's mir. Ja, also, wo ich 12 war und mir so schlecht ging, da hatte ich immer so Angst zu sterben, habe ich dir erzählt. Und da hat mir mein Onkel im Krankenhaus so ein super sensibles Kinderbuch geschenkt. Das war über den Tod. Das heißt Hip-Hop im Land von Elsebi. Und das Buch habe ich bis heute noch. Und da geht es darum, zum Beispiel in dem Buch, dass der kleine Wachhund, Titus hieß, er stirbt. Und der kleine Flo, Hip-Hop, der macht sich dann auf der Suche nach seinem verstorbenen Freund und findet ihn dann im Land von Elsebi, wo halt Gedanken und Träume keine Grenzen kennen und so weiter. Und ja, Anfang dieses Jahres, wo es mir halt wirklich ja wieder mal so richtig schlecht ging und ich hatte so eine Art dauerhaftes Fieber bekommen und da habe ich irgendwie geträumt oder halluziniert oder was auch immer, dass ich so im Land von Elsebi bin und meine Mama war dieses Elsebi und das war irgendwie alles so real. Also ich will jetzt nicht sagen, das hört sich alles so kindisch an, ja. Aber ich verstehe, dass dieses Buch in gewisser Weise so einen Trost gespendet hat. Ja. Dass man es vielleicht so sehen kann. Also ich glaube jetzt nicht daran, dass es eine zweite jenseitige Welt gibt und eine Übernatur und so. Hm. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es einfach ein Nichts ist nach dem Tod, wie du es zum Beispiel in deinem Buch geschrieben hast. Also ja, ich glaube einfach, dass das, was nach dem Tod passiert, einfach so ein Produkt oder Leistung des menschlichen Gehirns ist. Und das, was man halt sich so vorstellt, ich meine, ich war kurz davor zu sterben und habe von Else, die halluziniert. Mhm. Also. Aber du glaubst nicht mehr daran, dass du nochmal neu wiedergeboren wirst, dass es eine Seelenwanderung gibt? Mhm. Das glaube ich nicht. Ja. Also ich glaube, das ist einfach wie so in Traumphase, wenn man stirbt, dann stellt man sich halt irgendwas vor und das war es dann auch. Vielleicht kommt es einem dann Jahre vor. Ja. Ja. Nun bist du sehr jung. Du hast eine sehr schwere Erkrankung. Du hast schon sehr viele Sachen durchlebt und erlebt und dir Gedanken gemacht. Denkst du manchmal so einen Gedanken, warum hat es nur gerade mich getroffen und dass ich jetzt so jung, so krank sein muss? Nee, das ist Quatsch. Also da werde ich jetzt nicht zum Beispiel meine Eltern dafür beschuldigen, dass sie mich auf die Welt gesetzt haben, ne, weil sie diesen dass man so mit dem Schicksal hadert, dass man sagt, warum trifft es mich nur gerade? Gibt es so einen Gedanken bei dir? Also was mich immer so wirklich traurig macht, ist, dass ich halt merke, dass meine Eltern so viel darunter leiden. Also ich war immer schon so das Sorgenkind, immer eine Last für meine Familie, obwohl sie es mir wirklich nie das Gefühl gaben, dass sie müde und überfordert sind. Also du machst dir mehr Sorgen wegen deiner Eltern als über dich. Also ich finde zum Beispiel auch, dass meine zwei Brüder, die sind beide gesund und dass sie halt nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie halt verdienen. Und sie mussten echt so viel wegen mir einstecken, so all die Jahre bin ich. Das ehrt dich sehr, dass du so siehst. wir haben gerade über den Tod und diese ganzen Themen gesprochen. Kannst du auch mit jemandem darüber sprechen? Nee, eigentlich nicht. Also nicht mit deinen Eltern oder deinen Brüdern? Mhm. Also ich weiß, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter, wenn ich irgendwie über meine Krankheit oder über den Tod reise, dann fängt sie an zu weinen. Und ach so. Das ist doch für mich so, dass ich wirklich Abstand, dass sie auch so selber Abstand gewinnen will. Mhm. Und ich jetzt mit meinen Eltern darüber niemals reden kann. Und wie ist es mit den Freunden? Selten, also weiß ich nicht. Also es ist jetzt nicht so ein Thema, dass ich jeden Tag... Ich lebe halt heute und wer weiß, was morgen passiert. Mhm. Vielleicht sterbe ich, weil mich ein Bus überfährt oder so. Also das ist jetzt nicht so Thema Nummer eins in meinem Leben, dass ich unbedingt mit Freunden jeden Tag darüber sprechen will. Mhm. Also ich finde das eine gute Einstellung, wenn du sagst, ich lebe jetzt heute und ich mache das Beste aus dem Jetzt und aus dem Moment. Und was nutzt es mir den Kopf darüber zu zerbrechen, was vielleicht in 3, 4 Monaten oder 5, 6 Jahren ist? Mhm. Das finde ich eine gute Einstellung. Ich finde auch gut, dass du so grundsätzlich erstmal dir so einige Gedanken über den Tod gemacht hast. Und ich freue mich, dass der Schrecken verloren gegangen ist, dass du da entspannt bist. Vielleicht kann man dann auch noch entspannter und intensiver leben, wenn man nicht so Angst vor dem Tod hat. Ja. Also klar, ich bin noch jung und hätte schon noch so viel vor, aber ich versuche halt schon so meine Ziele zu erreichen, wie ich kann. Und ja. Was wäre denn etwas, wovon du sehr träumst, was dich sehr freuen würde, wenn du das noch erreichen könntest? Ja, also ich habe eigentlich schon sehr viele Träume und auch so eine mit 13, glaube ich, so eine Wunschliste erstellt mit den Dingen, die ich noch erleben und erreichen möchte in meinem Leben. Und ich habe halt hinter den wichtigsten Wunsch konnte ich eigentlich schon einen Haken setzen. Nämlich? Was war das? Ja, also mein Vater ist Lehrer an meiner Schule und ich hatte den Wunsch, Geld in einer Mukoviszidose-Stiftung, also für die Forschung eines Medikaments zu spenden. Und letztes Jahr gab es ja so eine Spendeaktion auf meiner Schule, die größtenteils ja von mir und von meinem Vater organisiert wurde. Und da gab es so Spendenlauf und Kuchenverkauf. Oh, und super. Und wie viel Geld ist da zusammengekommen? Also das war knapp über, also 900 irgendwas, fast 1000 Euro kam dann. Super. Und das war ja ein Wunsch von dir, dass sowas stattfindet. Da ist schon ein Wunsch abgehakt. Und gibt's noch einen so ganz persönlichen Wunsch, was du vielleicht gerne erleben möchtest oder erfahren möchtest noch? Ja, also die meisten Wünsche habe ich eigentlich schon so geändert, weil ich sie einfach zu unrealistisch sind in meinem Zustand. Zum Beispiel Reisen nach Australien war mein Wunsch, was ich aber durchgestrichen habe, weil ich weiß, es wird nicht dazu kommen, weil ich nicht mal das Land verlassen kann. Mhm. Ich möchte zum Beispiel am Freitag meinen Geburtstag zu Hause feiern und nicht zu Hause. Ah, jetzt kommt jetzt diese Woche Freitag. Genau, da, ja. Da heißt, da wirst du 18 Jahre alt. Ja, also da, ich habe... Und da ist der ganz große Wunsch, dass du aus dem Krankenhaus rauskommst und zu Hause mit deiner Familie und deinen Freunden verbringen kannst, den Tag. Ja, also ich möchte nur den Tag zu Hause verbringen, weil selbst das ist noch nicht mal sicher. Ach so. Und ich habe halt früher immer gesagt, so meinen 18. Geburtstag, das möchte ich ganz groß feiern und Alkohol trinken und so. Aber ich möchte es jetzt wirklich nur zu Hause verbringen und das könnte nicht dann, im Krankenhaus. Könnte dann passieren, dass du dann nach dem 18. Geburtstag wieder ins Krankenhaus zurück musst? Ja. Ja. Wie lange wirst du denn überhaupt im Krankenhaus bleiben müssen noch? Das ist noch nicht sicher. Also kommt drauf an, wie die ganzen Tests so, was die Ergebnisse sind und dann mal schauen. Aber ich kann es jetzt auch nicht sagen, ob es jetzt in 2 oder 3 Wochen ist. Ich verstehe. Meine Liebe, wie spreche ich es jetzt richtig aus? Celia. Ganz einfach, Celia. Es hat mich sehr, es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben, wenn auch nur übers Telefon. Ja, mich auch. Du bist eine ganz, ganz, ganz tolle junge Frau, finde ich. Ganz toll. Oh, danke. Ganz toll. Hat mich jetzt sehr, sehr beeindruckt, was du gesagt hast. Wir wünschen dir alle, Tausende und Tausende von Menschen wünschen dir jetzt, dass du deinen Geburtstag zu Hause verleben kannst, am Freitag. Und dass die Krankheit noch ganz lange so dich in Ruhe lässt, dass du noch eine schöne Zeit hast und dass du noch Dinge machen kannst, die du gerne machen möchtest. Danke. Ich finde dich total nett. Danke. Weißt du was? Damit wir dich jetzt nicht so ganz alleine lassen, das ist auch ein bisschen blöd, jetzt aufzulegen, ruf dich meine nette Psychologin, die Heike, nochmal an. Da könnt ihr nochmal ein bisschen quatschen, okay? Alles klar. Ja. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar, Damian. Ciao. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Hier ist Carsten. Hallo? Carsten ist 45. Guten Morgen, Carsten. Hallo. Ja, schönen Carsten. Guten Morgen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Carsten, was geht es? Darf ich Jürgen sagen? Ja, natürlich. Sag, was du willst. Hallo, Jürgen. Ich rufe an zum Thema Flüchtlinge. Mhm. Ja, viele werden jetzt sagen, die vorm Radio oder Fernseher sitzen, ach, schon wieder und vielleicht schalten sie ab oder sonst irgendwie. Aber ich finde es wichtig und zwar geht es mir um Folgendes. Ich komme aus Hessen und zwar aus Nordhessen und ganz hier bei uns hier in der Nähe ist ein Erstaufnahmelager in Kassel-Calden. Ah, da war ja auch jetzt Radau. Genau, ne? Das ging gestern durch Medien und Presse und da gab es irgendwie eine ziemlich große Schlägerei. Und ja, es wundert mich nicht, denn ich meine gut, es wird alles für die Leute getan, die aus irgendwelchen Krisenherden oder sonst irgendwo herkommen, aber sie werden dann bei uns in ganz kleinen Haufen irgendwie zusammengefercht, irgendwie wie Vieh Und dann treffen diese Gruppen aufeinander und okay, ich muss Spannung. Okay, ich will mal kurz einschalten. Also, ja, bitte? Du hast recht, sie werden auf engem Raum zusammen verbracht, aber nicht wie Vieh. Das passiert in Deutschland. Ah, doch. Also wenn man... Also, Jürgen, ich weiß nicht, ob du schon mal in so ein Erstaufnahmelager geguckt hast. Also, so möchte ich nicht leben. Nein, darum geht's ja auch gar nicht. Da hat manche Schwein im Stall mehr Platz. Ja, es sind keine 5-Sterne-Kategorien, aber... Nein, das erwartet kein Mensch. Ich glaube, dass alle Helfer und alle staatlichen Institutionen sich bemühen, im Moment das menschenwürdig zu gestalten, dass das natürlich nicht so schnell alles geht. Ich habe mich jetzt nur an dem Begriff Vieh gestört. Ja, gut. Letztendlich gebe ich dir recht, dass natürlich, wenn die Leute so eng zusammenleben, dass da Konflikte hochbrodeln. Das ist ja völlig normal. Vor allen Dingen, was die Leute alles hinter sich haben und dann reicht vielleicht ein kleiner Funke und dann, so war es ja in Kassel bei euch. Ja, richtig, genau. Und das müssen wohl circa 400 Leute gewesen sein, die sich da heftig geprügelt haben mit Stöcken. Mhm. Aber die kommen hierher, diese Leute. Wo haben die Reizgas her? Es sind mehrere Polizisten auch bei dieser Sache verletzt worden. Mhm. Und zwar auch mit Reizgas. Wo bekommen diese Menschen Reizgas her? Mhm. Ich kenne das hier bei uns aus der Stadt. Hier sind jetzt auch welche angekommen. Die haben zum größten Teil alle die neuesten Klamotten an, kommen auf den Bahnhof, fahren umsonst mit der Bahn nach Frankfurt oder Kassel oder sonst wohin. Die haben meistens alle 2 Smartphones am Mann. Und sind mit beiden gleichzeitig am Telefonieren, was ich immer sehr witzig finde. Was möchtest du damit sagen? Ja, ich möchte damit sagen, wir können diese Leute zwar aufnehmen, wir möchten denen ja auch sehr gerne helfen, nur es kann nicht sein, dass die so zusammengestopft werden, wie ich es vorhin genannt habe. Du hattest ja gesagt, also Vieh wolltest du nicht mehr hören, aber mir kommt es halt so vor und ich empfinde es so und okay, aber ja. Das ist ja das große Thema im Moment, wo alle Kommunen, alle Landräte, überall wird darüber jetzt heiß diskutiert, wie man das schnell ordentlich löst. Und wir reden mal gerade von ein paar Wochen, wo das Problem uns jetzt im Hause steht. Ein paar Wochen, ja. Es kommt ja jetzt die kältere Jahreszeit. Ich habe jetzt 2 Sachen von dir gehört. Du plädierst für eine menschenwürdige Unterbringung, natürlich. Richtig. Natürlich, müssen wir gar nicht diskutieren, so schnell wie möglich. Aber ich hörte irgendwie auch so ein bisschen Kritik daraus. Die haben 2 Smartphones, die können umsonst fahren, die sind schick angezogen. Richtig. Was heißt das denn für dich? Das heißt, dass ich mancher Hartz-IV-Empfänger, ich kenne hier Leute aus der Stadt, die laufen rum und sammeln ab Mitte des Monats irgendwie Pfanddosen oder Pfandflaschen, damit sie überhaupt noch über die Runden kommen. Okay, aber was heißt das? Was willst du damit sagen? Willst du sagen, dass die weniger Geld kriegen sollen? Die sind besser gestellt wie mancher Hartz-IV-Empfänger bei uns in Deutschland. Das heißt, was folgerst du denn daraus? Oder was forderst du? Ich folgere daraus... Weniger Kohle abschieben oder was möchtest du? Ich folgere daraus, dass unsere Politik endlich mal reagieren sollte und... Aber das sind jetzt so Sprüche, die Politik soll endlich reagieren. Mensch, die machen jetzt, seitdem das hochbrodelt, nichts anderes, als dieses Problem versuchen zu lösen, alle Parteien. Jürgen, es weiß doch jeder. Man kann es nicht von heute auf morgen lösen. Das ist vollkommen richtig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Es weiß aber doch jeder, Deutschland wird nicht mehr von unserer Regierung regiert, sondern nur noch von unserer Wirtschaft. Und das ist das Schlimme bei uns. Was heißt das jetzt schon wieder? Ja, unsere Wirtschaft hat doch die Hosen an. Was heißt das jetzt bezogen auf die Flüchtlingsfrage? Dass unsere Politik überhaupt keinen Einfluss mehr hat. Ach, das sind so Plattitüden jetzt. Also die Politik hat, die Politik hat keinen Einfluss darauf, wie die Flüchtlinge ordentlich behandelt werden sollen, wie sie wohnen sollen. Das ist mir jetzt wirklich zu allgemein. Nein. Das ist schon. Was hat denn die Wirtschaft deiner Auffassung nach jetzt für ein Interesse, das so laufen zu lassen? Daran, an diesem Thema wahrscheinlich überhaupt kein Interesse. Weil das kostet die alles nur Geld. Eben, ja. Also ja. Alle haben doch ein Interesse, dass das relativ schnell gut gelöst wird. Richtig. Ich bin dafür, dass diese Menschen vernünftig untergebracht werden. Mhm. Denn, wie ich gerade gesagt habe, es wird ja jetzt nachts auch schon mal grimmig kalt. Und das ist kein Zustand in solchen Zeltstätten. Und nicht immer nur reden, handeln. Mhm. Okay, das ist meine Devise. Das ist ein sehr, sehr guter Appell. Dem würde ich mich auch anschließen, Carsten. Und ich finde, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass alle, die zu uns kommen, von denen kann man auch etwas erwarten. Nämlich, dass sie unser Grundgesetz respektieren und dass sie gemäß unserem Grundgesetz sich versuchen, hier einzuordnen. Ich glaube, dann ist jeder willkommen. Ja. Aber wie will man das machen, wenn man sie doch, wie ich vorhin schon gesagt habe, zusammenfärscht in irgendwelchen Zeltstätten und auch in kann sich auch in einer Zeltstadt kann man sich gemäß des Grundgesetzes verhalten. Ja, das ist vollkommen aber richtig. Aber da müssen wir jetzt nicht nochmal drüber reden. Das haben wir ja gerade schon gesagt, dass wir beide der Auffassung sind. Aber das ist ja auch eine ganz andere Mentalität. Die haben doch gar nicht jetzt fehlen mir echt die Worte. Okay. Sorry. Aber Carsten, ich glaube, dass die Grundpfeiler deiner Meinung jetzt klar geworden sind. Und in einigen Sachen gehen wir auch wirklich d'accord, wir beiden. Mhm. Und hoffen wir, dass wir können wirklich alle nur hoffen, dass das um Gottes Willen, ich wünsche ja keinem was Schlechtes. Ja. Gut. Und gerade diese Leute, die aus diesen Kriegsgebieten kommen, denen muss geholfen werden. Mhm. Dem stimme ich ja auch voll und ganz zu. Gut. Das bin ich. Dann danke ich dir sehr herzlich für deine Meinungsäußerung. Jürgen? Ja? Könnte ich ein Autogramm bekommen? Sehr bitte? Gerne, aber dann müssen wir dich gleich nochmal anrufen wegen deiner Anschrift. Alles klar. Vielen Dank, lieber Carsten, und alles Gute wünsche ich dir. Ebenso. Dankeschön, und tschüss. Und nochmal ganz herzliche Grüße an die Vorrednerin und alles Gute für sie. Das ist sehr, sehr nett, dass du sagst, Carsten. Tschüss. Ja. Ciao, tschüss. 0800 220 50 50. Wir haben 1.28 Uhr und das hier ist unser Thema diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heißt unser Thema Todesangst. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die vielleicht zurzeit Todesangst haben oder die in ihrem Leben schon einmal Todesangst hatten. Also seid ihr oder vielleicht seid ihr sehr schwer krank und habt deshalb Todesangst. Die erste Anruferin hat in der Richtung gerade was erzählt. Vielleicht wart ihr mal Opfer heftiger Gewalt und hattet Todesangst. Oder ihr wart schon mal in einen Unfall verwickelt und standet da kurz vor dem Tod. Todesangst. Wann hattet ihr schon einmal Todesangst? Und vielleicht habt ihr zurzeit, lebt ihr in einer Situation, in der ihr Todesangst habt. Ihr könnt euch gerne per Mail anmelden unter domian@wdr.de oder Mittwoch natürlich auch gerne vor der Sendung anrufen oder während der Sendung. In der Nacht von Mittwoch das Thema Todesangst und heute, jetzt geht es weiter mit der freien Themennacht und hier ist Susanne. Susanne ist 53. Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen, Jürgen. Susanne, ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir? Ich freue mich, mit dir zu reden. Dankeschön. Über was reden wir beide? Es geht um Folgendes. Ich habe mich vor 4 Wochen von meinem Mann getrennt und ich komme auf die ganze Situation irgendwie nicht so klar, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Wie lange warst du denn mit deinem Mann zusammen? 15 Jahre. Und warum wurde sich jetzt getrennt? Er war vor circa 7 Jahren sehr schwer krank, hatte einen Herzinfarkt, dazu kam schwerer Diabetes und dann kriegte er Beta-Blocker und er hat mich seit 7 Jahren keinen Sex mehr. Mhm. Und ich habe mir gedacht, irgendwann bin ich 90 und dann kann ich das alles nicht mehr. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einen neuen Partner habe oder ihn aus dem Grund verlassen habe, Und es war einfach, es ging nicht mehr. Bloß jetzt zur Zeit ist die Situation so, dass in unserem kleinen Ort jeder mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, die böse, böse, böse hat diesen tollen, tollen Mann verlassen. Wie krank ist denn dein Mann im Moment? Wie geht's ihm denn zur Zeit? Dem geht's gut. Dem geht's der gut. Hat ja auch der hat ja auch schon eine neue Beziehung. Wie? So schnell? Ja, so schnell. Und die muss er auch schon länger kennen, weil sie übers Wochenende hier bei ihm war. Er hat mir auch Bilder von ihr gezeigt. Das war wirklich unterste Schublade. Und heute Morgen ist er dann gleich wieder zu ihr gefahren, ungefähr 100 Kilometer entfernt. Ihr wohnt noch in einer Wohnung zusammen? Nein, nein, nein. Ich bin ausgezogen. Ich habe mir eine Wohnung gemietet. Ja. Was hast du ihm denn, um das nochmal so rückwirkend zu fragen, wie hast du es ihm auch so begründet, dass du gehen möchtest, so wie du es mir gerade erklärt hast? Weil ich meinen Mann, der Hauptgrund war, ich habe meinen Mann als einen sehr reinlichen Menschen kennengelernt. Mhm. Er hat sich nicht mehr die Zähne geputzt, er kam ohne Duschen aus an die 3 bis 4 Wochen und ich habe mich vor ihm geekelt. Warum hat er das gemacht? Weil er zu bequem war. Ist er noch berufstätig? Ja, noch. Wie, und er ging dann so dreckig zur Arbeit? Dreckig nicht. Der war immer adrett gekleidet, 1000 Deos benutzt, hat immer nach irgendeinem Deo gerochen, gestunken, was weiß ich. Aber er hat sich nicht geduscht und nicht die Zähne geputzt? Nein. Was für einen Beruf hat er? Der ist als Krankenpfleger. Als Krankenpfleger sogar? Ja. Das heißt, er ist ganz nah bei Mensch, hat Körperkontakt. Richtig, Und vernachlässigt sich so sehr körperlich. Richtig. Aber das deutet doch auf irgendein seelisches Problem hin, wenn er das macht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich bin kein Psychologe. Was hat er denn? Du hast doch wahrscheinlich gesagt, wieso duschst du dich nicht? Was antwortet er da? Er hat immer zu mir gesagt, ich stinke nicht. Er würde nicht stinken. Und so war, früher war er überhaupt nicht so? Früher, nein. Ganz normal? Da war zweimal, dreimal täglich im Sommer, im Hochsommer war das normal, dass er da geduscht hatte. Und dann kaum hatte ich den Ring auf dem Finger, dann ging das eben nach hinten los. Ach so, da fing das schon an? Ja, es kommen mehrere Komponenten zusammen. Dann, wie gesagt, dann kam die Nachbarstochter ins Spiel, die oft öfter bei uns geschlafen hat, bis ich dann zur Mutter hinging und sagte, ich möchte das nicht mehr, weil das Kind ziemlich frühreif war und einen größeren Busen hatte als ich, nachts bei meinem Mann im Bett geschlafen hat und ich als Ehefrau lag daneben. Wie alt war denn das Kind? Bitte? Wie alt war denn das Kind? Zu dem Zeitpunkt war sie 7 oder 8, jetzt ist sie 13. Und er trug also die ganze Zeit ein Bild von ihr im Portemonnaie. Wie, das Kind hat bei euch im Bett geschlafen? Richtig. Mit 7? Oder wie alt war sie da, als sie im Bett geschlafen hat? Ja, da war sie 7, 8 vielleicht. Und da hatte sie schon einen Busen mit 8? Nein. Ja, den hatte sie schon. Da fing das schon an. Das war ein sehr, sehr frühreifes Mädchen. Die hat heute mit 13 größeren Busen als ich. Und ich habe nicht gerade wenig. Moment mal. Und dieses Kind schläft bei euch im Bett? Hatte sie damals, ja, hatte sie. Was ist denn das für eine merkwürdige Geschichte? Wieso hast du das denn zugelassen? Ja, das habe ich schon deiner Kollegin im Vorgespräch erklärt. Ich habe mich ja dagegen gewehrt. Ich habe es ihm ja gesagt. Dann hat er mich als schizophren hingestellt. War denn der Mutter das überhaupt recht, dass ihr Kind bei euch im Bett schläft? Die Mutter ist also, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht das Wort asozial benutzen, aber... Der war das egal. Ihr war es egal, ja. Steht ja eine Vermutung, eine böse Vermutung im Raum. Glaubst du, dass er in irgendeiner Weise sich an dem Kind betätigt hat? Ich glaube nicht, nein. Also soweit, wie ich ihn beurteilen kann, wie gesagt, ich schließe das aus, dass er eine pädophile Veranlagung hat, aber... Nein, das glaube ich nicht. Aber er hat sich das eben halt geholt, was ich ihm nicht mehr gegeben habe. Die Zuwendung, das Mädchen hat für ihn geschwärmt. Mein Gott, ich habe als kleines Mädchen auch für einen älteren Herrn geschwärmt. Gut, der Kontakt ist dann aber eingeschränkt worden? Die geht da immer noch hin zu ihm. Aha, gut, das ist jetzt... Er gibt dir Nachhilfe für die Schule, sagt er. Gut, wir wollen mal hoffen, dass da wirklich nichts an irgendeiner Vermutung dran ist, dass es keine pädophilen Handlungen dort gibt. Ja, das glaube ich nicht. Ich wollte mir ja das Mädchen mal vornehmen, mal schnappen irgendwann bei Gelegenheit. aber das ist jetzt noch nicht so weit gekommen. So, all das zusammengenommen ist die Liebe bei dir flöten gegangen. Richtig. Das heißt, du hast diesen Mann nicht mehr geliebt. Als du ihm gesagt hast, dass du gehen möchtest, wie hat er darauf reagiert? Ja, ich habe das ja vor einem halben Jahr schon mal versucht und dann groß Tränen und Weinen und dies und das. Und jetzt kommt er natürlich auf diese ganz fiese Tour, so ungefähr, du kommst sowieso zu mir zurück in 4 Wochen. Ich gebe dir höchstens ein halbes Jahr, weil du gar nicht alleine ohne mich leben kannst. So, gerade unser Gespräch hast du genau damit begonnen, dass du damit jetzt nicht klarkommst, dass du dich getrennt hast. Wie meinst du das konkret? Ich meine das konkret, weil ich fühle mich alleine, Jürgen, weißt du? Alle zeigen mit dem Finger auf mich, weil er ist sehr bekannt in diesem Ort. Ich komme ursprünglich aus einer größeren Stadt, die 1,5 Stunden hier entfernt ist. Also fühlst du dich allein in dem Sinne, dass du eine Sehnsucht hast, wieder zu ihm zurückzuwollen? Nein, das nicht. Aber ich habe meine ganzen Freunde verloren, weil alle sagen, die böse, böse Susanne hat diesen tollen Mann verlassen. Und die Leute auf der Straße, meinst du, dass die Nachbarn auch so tuscheln, dass du die Schuldige bist? Richtig, richtig. Ja, weil er es auch so hingestellt hat und ich kann mich ja nicht wehren. Aber fällt denn, wenn du hast ja einige Merkwürdigkeiten jetzt von ihm so erzählt, fällt den anderen das denn nicht auch auf? Nein, wie denn? Nach Wir außen, leben ja nicht mit ihm zusammen. Nach außen ist er der feine, freundliche Mann, der sauber und gepflegt durchs Leben geht. Nach außen hin. Es war mir nur peinlich, als ich ein paar Leute für meinen Umzug da hatte. Da war er bei seiner neuen Beziehung. Da wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er eine Beziehung hat. Mhm. Und die kam ins Schlafzimmer, ein ehemaliger Arbeitskollege von ihm, und es war mir so peinlich, weil es da drin so gestunken hat. Ne? Mhm. Nun könnte man ja überlegen, gut, du bereust es nicht, dass du dich von ihm getrennt hast. Nein. Da ist keine Herzensbindung mehr da. Eine Herzensbindung. Ich würde immer alles für ihn tun, wenn es ihm mal schlecht gehen würde. Aber ich würde nie in dieses Haus zurückgehen. So, was wäre denn jetzt, wäre es eine Möglichkeit, dass du aus diesem kleinen Ort wegziehst? Dazu muss ich dir sagen, ich habe seit über 30 Jahren eine ganz, ganz schwere Krankheit. Mhm. Und ich habe hier meine Ärzte und wie gesagt, die KTW-Fahrer kennen mich und... Naja, du bist eingebunden in dem Ort. Wenn ich fragen darf, was für eine Krankheit ist das? MS. Ah ja. Aber nicht so, also es ist nicht so im Stadium, ich saß früher mal im Rollstuhl, dann habe ich mir Hunde angeschafft, dann fing ich an zu laufen. Ich konnte erst gar nicht laufen. Mhm. Dann waren es 10 Meter und heute laufe ich jeden Tag zwischen 5 und 8 Kilometern. Ja, das ist doch toll. Also das ist, weißt du, Susanne, mit den Leuten, das Ganze ist ja noch relativ frisch. Die Leute tratschen und klatschen im Moment. Es sind gerade erst 4 Wochen her. Kann man nicht gemeinsam darauf hoffen, dass sich das Ganze dann auch wieder, dass das sich verflüchtigt? In 2, 3 Monaten gehört das zur Normalität und kein Mensch spricht mehr drüber. Ich hoffe es, weil ich alle denken so nach außen, ich wäre so knallhart, weißt du, und ich würde alles wegstecken und einstecken und bin aber eigentlich ein ganz sensibles Seelchen. Hast du denn zumindest 1, 2 Verbündete in deiner Umwelt, die... Nein, überhaupt keinen. Meine beste Freundin hat mich auch im Stich gelassen. Oh, das ist natürlich nicht gut. Warum hat sie dich im Stich gelassen? Weil sie ja auch mit ihm befreundet war. Wir waren ja alle zusammen befreundet. Und selbst die beste Freundin glaubt eher ihm als denn dir? Ja, das ist aber komisch. Wie erklärst du dir das? Und ja, ich weiß es nicht. Und jedenfalls kann ich dann aber auf so eine beste Freundin allerdings auch verzichten. Dann bleibe ich lieber alleine. Also Susanne, wenn du in dem Ort bleiben musst, aufgrund der Dinge, die du gerade geschildert hast, das verstehe ich auch. Schlimm ist natürlich, dass du keinen einzigen Verbündeten hast, mit dem du mal reden kannst und keinen Freund oder keine Freundin. Meine Eltern leben seit 30 Jahren im Ausland. Mhm. So, deshalb schlage ich dir vor, um auch über diese Zeit des Einsamseins und so weiter hinwegzukommen, dass du dir für eine gewisse Zeit eine professionelle Hilfe suchst. Ich bin ja schon beim Psychotherapeuten, Jürgen. Mhm. Der hat regelmäßig? Ich war jetzt 3-mal bei ihm, der hat in den letzten Wochen keine Zeit gehabt, Bloß er hat damals auch zu mir gesagt, es ist besser, wenn ihr euch erstmal für eine längere Zeit trennt. Mhm. Ein fantastischer Arzt, ein fantastischer Arzt. Gut wäre ja, damit du so einen festen Anlaufpunkt hast, wenn es einmal in der Woche ein Gespräch gäbe. Ja, natürlich. Bloß die sind so überbelegt, dass du froh sein kannst, wenn du vor Winter überhaupt noch einen Termin bekommst. Das Problem ist mir nun wirklich bekannt. Dennoch, ja. Susanne, ich glaube, in der Richtung müssen wir was suchen, damit du nicht so ganz alleine dastehst und dass du stabilisiert wirst. Vielleicht haben wir auch noch eine andere Idee. Das heißt, die Heike, meine Psychologin, ruft dich jetzt auch nochmal an. Ich finde, deine Entscheidung ist sicher richtig, die du getroffen hast. Du musst jetzt nur durch diese Zeit kommen, die gerade etwas hart ist, vor allen Dingen in dem Ort, wie du es beschrieben hast. Ja. So, Susanne, ich bitte dich aufzulegen und Heike ruft dich gleich zurück. Ich danke dir, Jürgen. Von Herzen alles Gute dir. Schöne Nacht noch. Dankeschön. Tschüss. Bis dann, Jürgen. Ciao. Hier ist Sabine und Sabine ist 45. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen, Jürgen. Ich freue mich sehr, dass ich mal zu dir durchkomme. Ja, ich freue mich, dass du da bist, Sabine. Ich bin seit vielen Jahren eine treue Seherin, aber der Grund, warum ich heute anrufe, ist ein sehr trauriger. Und zwar ist in der Nacht am 26. November letztes Jahr ist mein Mann in der Nacht gestorben, ganz plötzlich. Ganz plötzlich, unerwartet, keine Vorerkrankung. Ja, also ich meine, er hat 160 Kilo bei 1,90 Meter gehabt und ein bisschen Atemnot und hatte zu hohen Blutdruck, ja. Mhm. Aber und er ist das letzte Jahr nicht mehr zum Arzt gegangen und trotzdem war es dann ein Schock, dass er einfach so in der Nacht gestorben ist, ohne Vorwarnung, ja. Ist er neben dir im Ehebett gestorben? Genau, ich habe also wie fast jede Nacht eine Sendung gesehen, er ist am Computer gesessen, ich habe geschaut. Und dann, ich muss dazu sagen, an diesem Tag waren wir am Nachmittag in einer Stadt in der Nähe von uns und haben noch meine Mutter und meinen Vater getroffen. Mhm. Das war ganz komisch. Die haben plötzlich das Bedürfnis gehabt, uns zu sehen. Mhm. Und er hat am Nachmittag, als wir in einem Lokal waren, zu mir gesagt, ihm ist schlecht. Ja. Mhm. Und dann sind wir halt heimgefahren und dann war es 2:45, hat er gesagt, Sabine, geh mal liegen. Habe ich gesagt, ja, ist eh in 10 Minuten aus. Und dann hat er gesagt, mir ist so komisch, gib mir bitte meine Blutdruckmedikamente. Der hat an dem Tag noch nicht eingenommen gehabt. Mhm. Und ich gebe sie ihm und er legt sich nieder und muss also in der nächsten Stunde verstorben sein. Das heißt, du hast dann auch geschlafen, während er verstorben ist? Genau, ich habe mich auch niedergelegt, habe sofort eingeschlafen, habe hervorragend geschlafen. Ja. Und bin dann gegen Mittag des nächsten Tages aufgewacht, weil ich also an dem Tag nichts zu tun hatte. Mhm. Ich habe auch so lange geschlafen, weil ich war irgendwie gewohnt, dass er schon früher munter ist und da hat er sich ja nicht gerührt. Und ich gehe dann eben so zum Mittag um das Bett herum. Das hat so ausgesehen, als ob er schläft. Also er war eigentlich friedlich, die Augen zu, ganz blass. Mhm. Aber er hatte eine hervorgequollene blaue Zunge und da habe ich sofort gesehen, um Gottes Willen, er ist gestorben. Ja. Gott, das ist ja der Inbegriff des Horrors, wenn man den Partner im Ehebett tot auffindet. Was hast du da im ersten Moment gemacht? Ja, zuerst war das ein Schmerz, der mich sehr zerrissen hat. Also ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, er ist jetzt gegangen, ja. Und im zweiten Moment habe ich mir gedacht, weil ich muss dazu sagen, ich bin sehr gläubig, das hilft mir ein bisschen, aber ich meine, ich bin sicher, dass wir nach dem Tod weiterleben, auch als Körper und Seele, ja. Aber da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, wie muss er sich geschreckt haben in der Nacht, dass er plötzlich feststellte, dass er eben gestorben ist, ja. Mhm. Aber hattest du nicht im ersten Moment vielleicht nur die Hoffnung, man kann noch was machen, schnell den Notarzt anrufen? Ich habe natürlich sofort die Rettung angerufen. Die hat zu mir gesagt, ja, wir sind in Kürze da und machen Sie bis dahin eine Herzmassage, nur wusste ich ja, er ist gestorben. Ich meine, ich habe Filme gesehen, wo Päpste mit vergifteter blauer Zunge da liegen und das war einfach klar, dass er gestorben ist. Ja. Aber die sind dann schnell gekommen. Ja. Du hast ihn angefasst, er war wahrscheinlich auch schon kalt, der Körper. Das habe ich gar nicht so gemerkt. Ich habe eben versucht, ein bisschen das Herz zu massieren, obwohl ich eigentlich keinen Sinn darin gesehen habe. Aber ich wollte halt das tun, was er am Telefon gesagt hat und als dann die Rettungsleute gekommen sind, hat einer sofort gesagt, als er ihn gesehen hat, der ist hinüber. Und mir gedacht, ja, sehr taktvoll ausgedrückt, weiß ich auch. Und als dann der Arzt kam, der in sein ganzes Leben lang eben, zu dem er immer gegangen ist, der Arzt hat dann gesagt, ja, er ist seit 10 Stunden verstorben. Ja. Also es muss gleich nach 2 gewesen sein. Wie viele Jahre wart ihr verheiratet? Wir waren 9 Jahre verheiratet und das ist eben so schlimm, weil er war wirklich meine große Liebe. Also ich war schon 35, als ich ihn traf. Ich habe damals eine Anzeige in einer Zeitung gegeben und da haben sich 20 Männer gemeldet. Und er war sozusagen der 20. und Liebe auf den ersten Blick. Ich bin 10 Tage später bei ihm eingezogen und wir haben 6 Monate später geheiratet. Und war es eine gute Zeit, eine tolle Ehe? Ja, er war mein Seelenverwandter, mein Freund, ich war auch alles für ihn. Ich muss dazu sagen, er hatte keine Verwandten mehr, also die Eltern waren schon gestorben, Geschwister hatte er keine, er hatte nur eine Tante, die war aber nie, also irgendwie gut zu ihm oder so. Und ich war alles für ihn, das hat er auch immer gesagt, ohne dich hätte das Leben für mich überhaupt keinen. War er älter als du oder in deinem Alter? Er war 57, als er gestorben ist. Mhm. 13 Jahre älter. Eine glückliche Zeit war das, die ihr miteinander. Wunderschön, ja. Eine wunderschöne, umso erschütternder ist so ein Ereignis, der das. Genau. Dieses Ereignis hat das Ganze, dein ganzes Leben verändert und es wird nie wieder so sein wie vorher. Niemals. Genau. Jetzt jährt sich das Ganze bald, am 26.11. sagst du. Wie hat sich jetzt im Laufe dieses Jahres deine Trauer verändert? Es gibt auch nachzulesen im Internet. Ich muss dazu sagen, ich schreibe regelmäßig in einem Trauerforum, wo andere Leute auch schreiben, die ihre Partner verloren haben. Ja. Und da ist nachzulesen, dass es verschiedene Trauerstadien gibt. Zuerst einmal dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, der Schock. Ich bin eigentlich immer noch unter Schock. Also ich kann nicht sagen, dass ich wirklich schon diese erste Phase total hinter mir gelassen habe. Ja. Aber es kommt dann eben das Nicht-Wahrhaben-Wollen, das weiß ich alles. Und ich meine, ich versuche viel, um damit irgendwie fertig zu werden. Ich war zum Beispiel vor 2 Wochen ein Wochenende in Cottbus und habe mich mit 8 Leuten aus diesem Forum getroffen, alles Witwen und Witwer. Das war ein sehr schönes Treffen, weil eben alle die gleiche traurige Geschichte hatten und wir uns gut verstanden haben. Ich habe letztes Wochenende eine Familienaufstellung gemacht. Ich weiß nicht, das wird dir wahrscheinlich was sagen. Ja, das sagt, glaube ich, auch vielen Zuschauern und Zuhörern etwas. Ist so ein, müssen genau. wir, glaub, ja, es ist so ein Psycho. Vielleicht kannst du es in 2, 3 Sätzen mal erklären. Ja, da kommen eben so eine Runde von Leuten zusammen, die sich nicht kennen und man kann dann jedes Problem in der Familie oder wenn man auch in der Firma irgendwas klären will, also egal was, kann man eben aufstellen, indem man die Leute bittet, die sind dann Stellvertreter, bist du bitte mein Mann, bist du bitte meine Mutter. Ja. Und aus der Art, wie man die Leute zueinander aufstellt, haben die dann ganz komische Empfindungen und sagen, ja, ich fühle mich so und so. Wird in der Psychologie eingesetzt und in Selbsterfahrungsgruppen und so weiter. Genau. Und ja, da kam, also zuerst habe ich das bereut am Anfang, als dass ich das gemacht habe, weil der Stellvertreter für den Dietmar lag also am Boden und hat furchtbar geweint und ja, es ist so ein Schock, weil es so plötzlich war. Habe ich gesagt, ja, das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Er muss schockiert gewesen sein, dass es eben so plötzlich aus war. Mhm. Und später kam er dann aber eben mit seiner Mutter, mit einem verstorbenen Zwilling, den er offenbar mal hatte, zusammen. Und dann hat sich das schon ein bisschen gelöst. Also die Aufstellung hat dann zu mir gesagt, siehst du, er ist nicht gestorben, weil du nicht die Rettung gerufen hast, sondern weil ihn die Toten gerufen haben. Ja, da kann man jetzt dazu stehen, wie man will. Gab es denn in der Zeit, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, gab es denn im Laufe der letzten Monate auch mal so ein Schuldgefühl, ich habe die Rettung nicht gerufen? Bei mir meinst du ja, das? Das gibt's immer noch, bis jetzt, ja. Du machst ja ein Schuldgefühl, dass du geschlafen hast und das nicht mitbekommen hast, dass er gestorben ist. Ich mache mir ein Schuldgefühl schon, dass ich nicht, er hatte eine Kur bewilligt bekommen im Frühjahr, die hat angetreten und da mache ich mir schon Vorwürfe, dass ich nicht geschaut habe, dass er doch dahin fährt, obwohl, gut, man kann ihn ja nicht zwingen. Jeder sagt mir, er war ein großer Mensch und kein kleines Kind, aber trotzdem. Und ich mache mir halt konkret Vorwürfe, weil er mir den ganzen Tag schlecht war und in der Nacht immer noch, dass ich nicht die Eingebung hatte, ruf schnell die Rettung, ja. Aber du hast mir gerade auch erzählt, dass er schon ganz lange Zeit überhaupt gar nicht mehr zum Arzt gegangen ist. Ja. Das heißt, er war ja in dieser Richtung schon sehr etwas eigenwillig, um nicht zu sagen vielleicht auch eigensinnig, dass er so die Signale seines Körpers selbst gar nicht wirklich wahrnehmen wollte. Das ist eben, ja, wir waren ein paar Monate bevor er gestorben ist auf einem Berg und da ist er längere Zeit nicht vom WC zurückgekommen. Ich dachte mir schon, es ist irgendwas, dann kam er doch. Und erst als wir daheim waren, hat er erzählt, ich habe mich da oben plötzlich so schrecklich gefühlt, als ob ich sterben müsste. Ja. Und da habe ich auch nicht zu ihm gesagt, geh zum Arzt. Ich weiß nicht, das kann ich mir eben nicht mehr nachvollziehen, warum ich nicht, ja, weißt du, für mich einen Termin gemacht habe und da hätte er mich eh hingefahren mit dem Auto und dann wäre es halt auch ein Termin für ihn gewesen. Ja, vielleicht lag es daran, dass er irgendwie immer wieder so vehement gesagt hat, ich weiß es ja nicht, ob es vehement gesagt hat oder klar signalisiert hat, ich will nicht zum Arzt, dass du das dann einfach akzeptiert hast. Was für ein Typ war er denn? Wenn du jetzt einfach einen Arzttermin gemacht hättest ohne seine Zustimmung, wäre er denn dann da überhaupt hingegangen? Naja, wenn ich zuerst gesagt hätte, es ist ein Termin für mich und dann ist es halt auch einer für dich, dann wäre er nicht rausgerannt oder so. Ich mein, aber nur mit Trickserei dann, ne? Ja, ich muss dazu sagen, er ist 26 Jahre freiwillig mit der Rettung gefahren. Ja. Mhm. Also das hat auch die Aufstellungsleiterin gesagt, er hatte scheinbar keine Angst vor dem Tod, weil er schon so viele Tote gesehen hat und so weiter. Und er hatte immer, er war immer stolz darauf, nie im Krankenhaus gewesen zu sein. Und er hatte irgendwie als der pure Horror die Vorstellung, ins Krankenhaus zu kommen. Er hat sich eingebildet, wenn er mal ins Krankenhaus kommen sollte, dass er dort sowieso nur mehr tot rauskommt. Ja. Sabine, wenn du mir das erzählst, dass er so viele Jahre im Rettungsdienst gearbeitet hat, das heißt, er ist ein Fachmann gewesen. Mhm, genau. Das heißt, dann ist er wirklich selbst für sich verantwortlich für das, was da passiert ist. Mhm. Vielleicht hat er es einfach auch, hat er so den Lauf der Dinge so forciert, dass es genau so kommt, wie es nun kommen sollte. Er war für sich verantwortlich. Er war kein, wie du gerade gesagt hast, er war kein kleines Kind, das du in die Hand nehmen musst. Der wusste genau, was los ist. Vielleicht war es ein unterbewusstes, dass er, wenn, so schnell sterben wollte und nicht irgendwie vielleicht, was er sich ausgedacht hat, im Krankenhaus lange liegt und leiden muss und ich weiß nicht, was alles in seinem Kopf vorgegangen ist. Vielleicht war es sein Weg, genau, dass er sich für diesen Weg im Unterbewusstsein entschieden hat. Ich glaube das auch und ich glaube auch, dass er unbewusst eben gespürt hat, dass er sterben muss. Ja, weil ja, genau. Ich möchte noch kurz erzählen, ich hatte 1,5 Wochen, bevor er gestorben ist, einen Traum. Der war ganz banal, ja. Also ich habe ihn mir nicht gemerkt, weil da war nichts Schlimmes in dem Traum. Aber ich habe meine Träume immer ihm erzählt und als ich diesen Traum erzählte, sagt er, da stirbt jemand. Und ich sage, um Gottes Willen, wie kommst du denn auf die Idee? Sagt er, als ich diesen Traum hatte, ist mein Opa gestorben. Der Opa ist schon 25 Jahre tot, ja. Mhm, und dann hat er noch ein paar Tage vorher hat er mal zu mir gesagt, du, ich habe es im Internet wieder gelesen, es ist genau so, wie du dir das vorstellst mit dem Weiterleben und so. Und am selben Tag, kurz bevor er gestorben ist, hat er noch eine Meldung geschoben, die im Nachhinein unfassbar ist. Er hat gesagt zu mir, ich habe jetzt gerade im Internet gelesen, dass die letzten Leute, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, davon berichten, dass es am Ende des Tunnels kein Licht gibt, sondern dass es dunkel ist. Und da sagt der Dietmar kurz bevor er stirbt, sagt er, ich hoffe, wenn ich einmal drüben bin, dass ich dann nicht im Dunkeln sitze, ja. Das heißt, ist schon gruselig, oder? Das heißt, er, seine Seele, was immer es auch sein mag, hat sich ganz intensiv damit beschäftigt. Mhm. Und die Seele wusste, was auf ihn zukommt. So hört sich das an. So hört es sich wirklich an. Aber du hast gerade auch noch was finde ich, für dich Tröstliches gesagt, nämlich, dass du ein religiöser Mensch bist. Ja, das schon. Und das gibt dir ja schon einen großen Trost, dass er gut aufgehoben ist, wie und wo auch immer. Ja, ich bin mir einfach zu 99% sicher, sofern man das sagen kann, dass wir uns dann wiedersehen im Tod. Mhm. Nur es ist halt schrecklich zurückzubleiben, weißt du, und sich zu denken, womöglich wird man 90 Jahre und ist jetzt noch 45 Jahre allein oder so, ja. Ich glaube. Aber ich hat mich auch. Entschuldige. Ich glaube, das beste Rezept oder die beste Regel ist, dass man dann, wenn man jemanden so sehr geliebt hat, dass man dann wirklich, wenn es auch am Anfang schwerfällt, im Sinne dieses Menschen weiterlebt. Mhm. Liebe Sabine, ich gucke gerade auf unsere Uhr. Unsere Zeit rennt davon. Ja. Das tut mir sehr leid. Ich unterhalte mich sehr gerne mit dir. Danke. Könnte ich noch ein Gespräch dann mit deiner Psychologin haben? Absolut. Das wollte ich dir gerade anbieten. Sehr, sehr gerne. Super. Das ist lieb. Ich danke dir. Wünsche dir alles Gute, solange du noch da bist und danach natürlich auch. Ich wünsche dir auch alles Gute und ich wünsche dir, dass du in der Trauerarbeit so weit kommst, dass du irgendwann das wirklich akzeptieren kannst und dich auch wieder auf dein Leben konzentrieren kannst. Das wünsche ich dir von Herzen. Danke, lieber Jürgen. Also, und ich darf dann auch sagen, dass ich ein Autogramm von dir bekomme. Sehr gerne, das kannst du gleich der Heike, der Psychologin. Soll ich es auflegen? Oder? Du legst bitte auf und wartest, bis du zurückgerufen wirst, ja. Okay, danke dir. Alles Gute, Jürgen. Tschüss. Es hat mich gefreut. Danke, ciao. Tschüss. Und wir sind verbunden mit Ferhat, 19. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Ferhat. Um was geht's? Ich habe das Thema Knast. Und zwar bedrückt mich da noch was, als ich... damals gesessen habe. Was heißt damals? Das war jetzt vor 7 bis 8 Monaten, wo ich entlassen worden bin, weil ich war im Gefängnis 2 Jahre lang. Ja, warum warst du im Gefängnis? Gefährlicher Körperverletzung. Ich habe einen Jungen geschlagen und er war halt etwas alkoholisiert, ich war halt etwas alkoholisiert und dann kam es zu einer Auseinandersetzung und Was war der Grund der Auseinandersetzung? Das war ein Streit. Also ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, weil ich selber alkoholisiert war. Ich weiß nur noch, dass es auf einer Kirmes war. Wir hatten einen Streit und wir waren alkoholisiert. Ich kannte die Person nicht. Wir standen an diesem Bierstand. Das heißt, du weißt gar nicht, um was es in dem Streit mehr ging. Ich war mit 2 Kollegen von mir da und das waren halt dann auch meine Mittäter und die haben aber nichts gemacht. Die waren halt nur dabei. Mhm. Und der eine hat auch sogar dafür eine Strafe bekommen, der musste 6 Monate reingehen. Du hast den dann ziemlich heftig zusammengeschlagen, vermute ich mal. Ja, genau. Und wie heftig, wie verletzt war der? Also der hat keine verbliebenen Schäden oder sowas. Also den Jungen geht's auch heute gut. Ich freue mich auch für ihn, dass es ihm gut geht und dass es mir gut geht, dass uns gar nichts richtig passiert ist. Und ich habe dann halt auch noch mit so einem Gegenstand auf ihn geschlagen. Das ist wie so eine Eisenstange gewesen, was da auf dem Boden lag. Das war am Rhein. Und habe ich halt damit draufgeschlagen. Der Junge ist dann halt umgekippt. Und dann kam Krankenwagen, Polizei und alles. Und ich wurde dann auch direkt festgenommen. Und dann hast du 2 Jahre jetzt im Knast gesessen? Genau. Wie war der Knast? Ja, deswegen wollte ich mit Ihnen sprechen, Domian. Ich habe da noch was immer noch in meiner Erinnerung bleibt. Ich bin zwar jetzt nicht lange draußen, aber ich glaube, das liegt auch noch daran, weil ich mich erst richtig noch hier wieder in die Freiheit einleben muss. Da ist was mich die ganze Zeit noch bedrückt. Und das ist, wo ich reingekommen bin. Ich war gerade mal ein paar Monate drin und dann fing das an. Die Leute haben draußen schon erzählt, wenn man Knast ist, lass die Seife nicht fallen, so und so, lalala, haben immer dumme Scherze gemacht. Und so war das dann auch wirklich. Ich bin reingekommen, war erst im Wuppertal, dann wurde ich verlegt wegen meinem Mittäter nach Herford. Herford war für mich nicht zuständig und dann kam ich nach Heinsberg. Mhm. Und da war eine 4-Mann-Dusche und da war ein Tag, da kam der Beamte, hat gesagt, willst du jetzt duschen gehen? Habe ich zu ihm gesagt, ja, dann hat er gesagt, du musst jetzt gehen. Bin ich duschen gegangen und die waren halt alle in Unterbuchse und ich bin halt nackt duschen gegangen. Ich war ja auch in den anderen Knästen. Ronsdorf sind ja einzeln duschen. Ja. In Herford zum Beispiel nicht, da bin ich auch nackt duschen gegangen. Da hat keiner was gesagt. Mhm. Und in Heinsberg bin ich nackt duschen gegangen, haben die sich über mich lustig gemacht und alles und haben gesagt, lass deine Seife nicht fallen, so und so. Und ich habe halt gar nicht mit denen geredet, auch nicht zugehört. Das ging mir hier rein, da raus. Mhm. Mhm. Ja, dann war da ein Junge, so ein etwas dunkler, ich weiß nicht, ich glaube, das war ein Zigeuner, keine Ahnung. Und der hat dann mit einer Flitsche auf mich geschlagen und die anderen Leute sind dann gekommen, der eine hat mich festgehalten, dann wollte der andere seinen Teil halt in mein Gesicht halten und so und ich bin dann komplett ausgerastet, hab mich dann mit denen geschlagen. Dann gab's auch mit dem Beamten Ärger und dann wurde eine Meldung darüber geschrieben und im Endeffekt haben die dann zu mir gesagt, okay, ich hab mich zur Notwehr da gewährt und dass ich dann halt keine Schuld bekommen habe. Ja. Ich hätte länger bekommen. Ja, ich frage jetzt nochmal, was ist genau passiert? Der eine hat sein Geschlechtsteil an dein Gesicht gehalten? Er hat es versucht, er hat es Gott sei Dank nicht geschafft. Aber es gab keine Vergewaltigung oder dergleichen? Nein, aber das ist ein Trauma, was immer noch in meinem Kopf ist. Ich wurde fast im Knast vergewaltigt. So ist das in meiner Erinnerung. Mhm. Und das tut innerlich weh, Domian. Mhm. Ja klar, sicher. Vor allen Dingen, wie war das, als du das nächste Mal duschen gegangen bist? Geht man da nicht mit wahnsinniger Angst dahin? Nein, dann habe ich halt so eine Einzeldusche. Also ich durfte nur noch alleine duschen. Mhm. Das wurde dann in Regel gesetzt von den Beamten. Und ich war dann immer der Letzte, der duschen gegangen ist. Alle sind duschen gegangen und ich wurde dann als Letztes in die Dusche reingesteckt, alleine und konnte dann in Ruhe duschen. Mhm. Was haben denn die Beamten zu dir gesagt, nachdem das bekannt wurde? Dass ich, wo die Sache passiert ist, oder wie ja, meinen die das? Genau. Ja, die haben zu mir gesagt, wir können es nicht fassen, was hier passiert ist. Das ist das erste Mal hier in Heinsberg und wir werden das so regeln, dass du eine Einzeldusche kriegst. Wir wollen erst eine Aussage von dir machen und dann haben die halt die Meldung darüber geschrieben. Ferhat, folgende Situation. Die Sendung ist gleich vorbei. Du hörst die Musik im Hintergrund. Das heißt, wir verabschieden uns mal jetzt hier, aber wir rufen dich gleich wieder an. Du legst auf und wartest auf den Rückruf, okay? Bis gleich. In der Technik, Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder da. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.